Nun gingen also alle Amaganter auf die Suche nach den Acharei, doch gelang es keinem, sie zu finden. Irgendwann waren nur noch Aquil und Mukwa übrig. Die beiden waren inzwischen erwachsen und ihnen gelang es, die Acharei zu finden und zu überreden, aus Amagant die schönste Stadt Phantasiens zu machen. So bauten die Acharei erst einen Silberkahn und darauf einen kleinen filigranen Palast und stellten ihn auf den Marktplatz der ausgestorbenen Stadt. Dann leiteten sie ihren Tränenstrom unterirdisch so, dass er als Quelle in dem Tal zwischen den bewaldeten Hügeln ans Tageslicht trat. Das Tal füllte sich mit den bitteren Wassern und wurde der Tränensee Murhu, auf dem der erste Silberpalast schwamm. Darin wohnten Aquil und Mukwa. Die Acharei stellten jedoch eine Bedingung an das junge Paar, und die war, dass sie und alle ihre Nachkommen sich dem Liedersingen und dem Geschichtenerzählen widmen sollten, und solange sie das täten, wollten die Acharei ihnen helfen, weil sie auf diese Weise auch daran beteiligt wären und ihre Hässlichkeit zu etwas Schönem beitrüge. So gründeten Aquil und Mukwa eine Bibliothek, die berühmte Bibliothek von Armagant, in der sie alle meine Geschichten sammelten. Sie fingen mit dieser hier an, die ihr eben gehört habt, aber nach und nach kamen alle anderen dazu, die ich je erzählt habe. Und so wurden es schließlich so viele, dass weder die beiden noch ihre zahlreichen Nachkommen, die heute die Silberstadt bevölkern, je damit zu Ende kommen werden. Dass Armagant, die schönste Stadt Phantasiens, auch heute noch besteht, kommt daher, dass die Acharei und die Armaganter gegenseitig ihr Versprechen gehalten haben, obwohl sie beide nichts mehr voneinander wissen. Nur der Name des Tränensees Murhu erinnert noch an jene Begebenheit aus grauer Vorzeit. Nachdem Bastian geendet hatte, erhob sich Quercvobat langsam von seinem Sessel. Sein Gesicht zeigte ein verklärtes Lächeln. »Bastian Balthasar Bux, du hast uns mehr geschenkt als eine Geschichte und mehr als alle Geschichten. Du hast uns unsere eigene Herkunft geschenkt. Nun wissen wir, woher Murhu kommt und unsere silbernen Schiffe und Paläste, die der See trägt. Nun wissen wir, warum wir seit alters her ein Volk von Liedersängern und Geschichtenerzählern sind. Und vor allem wissen wir nun, was jenes große, runde Bauwerk in unserer Stadt enthält, das noch niemals einer von uns betreten hat, weil es seit Urzeiten verschlossen ist. Es enthält unseren größten Schatz, und wir wussten es bisher nicht. Es enthält die Bibliothek von Armagant.« Bastian war selbst überwältigt davon, dass alles, was er eben erzählt hatte, Wirklichkeit geworden war oder schon immer gewesen war, und fragte, »Wo ist denn dieses Gebäude?« »Ich will es dir zeigen«, sagte Quercvobat, und zu der Menge gewendet rief er, »Kommt alle mit, vielleicht werden uns heute noch mehr Wunder zuteil.«